Im Garten, wo schöne Worte sprießen, fließt die bezaubernde Musik, tanzen die wundervollen Rhythmen. Hörst du die sphärischen Klänge? Im Garten, der bunt und prächtig ist, der mit dir und mir und durch uns lebt.